Der Begriff Schizophrenie kommt aus dem Griechischen und bedeutet Spaltung des Geistes. Diese Definition hat nichts mit der Aufspaltung einer Person in verschiedene Persönlichkeiten zu tun. Sie entspricht vielmehr einer Diskrepanz zwischen Empfindung und Wahrnehmung. So ähnlich, als würden bei dieser Musiktherapie die Trommelschläge wie die Melodie einer Geige klingen. Sind die Probleme differenzierter und es wird verdauern, sie auf dem Weg biochemischer Feinanalysen zu lösen.